Transparenz für die Ohren. So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße die sehr überschaubare Runde recht herzlich zur Team PolGF-Sitzung heute am 23.08.2016. Es ist 20.04 Uhr, wir sind ein bisschen spät dran, was ja an sich nicht weiter schlimm ist. Und dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir mal an. Da wären wir dann bei den bundesweiten Themenwochen. Olaf, bist du so nett? Ja, danke. Wir haben die Aktionswoche vom 3. bis 10. September. Es geht um die Themenwoche digitale Infrastrukturen. Vorbereitet ist alles. Zum Bundesparteitag wird es ausgedruckte Logfiles geben. Ihr könnt in der Zeile 59 im Pad den Link anklicken und da seht ihr das dann digital. Und nach dem Bundesparteitag wird es dann als nächste Aufgabe für uns geben, dass wir das Thema der kommenden Themenwoche festlegen, also die, die dann nach dem September stattfindet. Das ist der aktuelle Stand. Danke. Ja, gibt es dazu Fragen? Gerne auch aus dem Zuhörerkreis übrigens. Das scheint nicht der Fall zu sein. So, dann haben wir die Wahlkämpfe Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Niedersachsen. Ist für Mecklenburg-Vorpommern oder Berlin jemand da? Dann tun die Dinge. Für Niedersachsen hat sich der Adam schon entschuldigt. Der hat jetzt nochmal reingeschrieben, dass sie jetzt in den letzten 3 Wochen des Wahlkampfs sind. Plakatieraktionen machen, Flyer verteilen und überall präsent sind, wo immer mehr als 2 Leute auf einem Haufen stehen. Veranstaltungen, Märkte dergleichen, auch Podiumsdiskussionen und Social Media Aktionen mit Vorstellung der Kandidaten. Fragen dazu und Hilfsangebote dann bitte an den niedersächsischen Landesvorstand. Und dann gehen wir mal weiter. Für die Projektgruppe Wahlkampfanalyse scheint auch niemand da zu sein. Und schon sind wir bei den PolGF-Berichten. Für den Bund ist Christos immer noch in Griechenland, schreibt aber brav Blogartikel und nimmt sich aus der Ferne so ein bisschen Zeit für uns, was ich ja sehr hübsch finde. Ich selber habe noch mal ein bisschen die 1000 Stimmen gegen CETA und TTIP Aktion geschoben, habe ein bisschen Orga-Krempel gemacht, auch für den Bundesparteitag, und ansonsten das Übliche, was man halt so tut, Tagesgeschäft. So, dann sind wir jetzt bei Baden-Württemberg. Da ist der Altgeist offensichtlich schon am Reinschreiben. Du darfst aber auch gleich gerne mit erzählen. Altgeist? Ah, er glaubt, sein Mikro geht wieder nicht. Weißt du was, dann schreibt das einfach in aller Seelenruhe rein. Und wir lesen es dann nachher vor. Ja, dann macht mal Olaf weiter, bitte. Ja, danke. Bei uns in Bayern gibt es wenig, was jetzt bundesweit relevant wäre oder politische Diskussionen anstoßen könnte. Wir haben eine Menge Orgafu, auch mit Blick auf den Bundesparteitag. Wir werden da ja auch mit 2, wir nennen das Limos, hinfahren. Astrid weiß, was ich meine. Der Landesparteitag steht an mit der Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl. Du hattest letzte Woche, Astrid, gefragt, wie das ist. In Zeile 92 habe ich es nochmal reingeschrieben mit der Kommunalkampagne. Wie digital ist deine Gemeinde? Ich habe Dietmar nochmal gefragt. Das wird nochmal relevant werden mit Beginn der Vorbereitung für den Netzkongress. Also da wird er nochmal was anschieben. Derzeit haben wir jedenfalls parlamentarische Sommerferien. Teilweise laufen auch Volksfeste oder sie beginnen in Kürze. Und die Termine habe ich wieder eingetragen ab Zeile 95. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Danke. Okay, ja, gibt es denn noch Fragen an Olaf? Das hört sich nicht so an. Dann mache ich mal den Sammelruf. Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern. Ist da jemand da? Das sieht nicht so aus. Dann wären wir bei Niedersachsen. Auch da hat Adam freundlicherweise ein bisschen was eingeschrieben. Überall Wahlkampffieber, Planung für die ersten Termine für die Bundestagswahl 17. Antrag auf Übernahme der IT an den Bund wegen akutem Personalmangel. Vorbereitung der bundesweiten Anti-TTIP- und CETA-Demos am 17.09. und Überlegungen, wie sie die Berliner noch auf dem Endspurt unterstützen können in der Woche nach den Kommunalwahlen in Niedersachsen. Okay, Fragen dazu dann eben auch bitte an Adam entweder das nächste Mal oder per E-Mail. Dann wären wir bei Nordrhein-Westfalen. Ist da jemand da? Ich nehme mal an, das nicht, ne? Ja, es hätte mich auch gewundert, weil die heute ja diese Eröffnungsveranstaltung haben, 70 Jahre Nordrhein-Westfalen. Und die haben da ja auch ihre großen Feierlichkeiten. Und dann sind wir schon bei Rheinland-Pfalz. Und Jürgen, bitte dein Mikro. Danke. Bei uns auch nicht viel Neues. Ja, weiter läuft die Planung Wahlkampf-Bundestagswahl. Dann unterstützen wir Berlin finanziell mit ein paar Dingen. Dann haben wir auch vor, noch personell mal nach Berlin zu fahren, vielleicht 3-4 Tage ein paar Leute zu helfen. Das wäre es bei uns eigentlich, was jetzt so ansteht. Ja, ein bisschen Planung für den BPT, aber das ist nicht so doll. Ja, wenn der Gernot nicht da ist, kann ich sagen, dass ja am Samstag eine große BGE-Veranstaltung ist, die leider mit dem BPT zusammenfällt und die ist parteiübergreifend und wir hatten am Wochenende bei uns ein CSD, haben dann viel Werbung gemacht, war auch ganz interessant, weil das ist ja mit den Linken und den Grünen zusammen. Wir Piraten waren aber die einzigen, die für diese übergreifende Veranstaltung Großplakate dabei hatten, kleine Flyer dabei hatten und so weiter. Wir haben die dann natürlich an die anderen Stände mit weitergegeben, aber ist schon ein bisschen aufgefallen, dass das von den Piraten wohl besser organisiert war als von den anderen Parteien. Das jetzt einfach, der Gernot ist da am Samstag und wer nicht zum BPT fährt und irgendwie es schaffen kann, Andernach ist ja auch nicht so weit von Köln und Bonn, sollte ihn da unterstützen. Okay. Gut, das schreibst du dann am besten noch nachträglich rein. Ne? Okay, dann mache ich noch mal einen Sammelruf. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen. Irgendjemand da? Mir will scheinen, dass nicht. Wenn noch jemand nachkommt, kann er ja nachmelden. Dann sind wir jetzt bei den Themenbeauftragten. Urheberrecht, Sozialpolitik scheinen nicht anwesend zu sein. Aber Gesundheit, glaube ich, ist da, ne? Wolf? Ah, er ist AFK, sehe ich gerade. Mein Chat geht übrigens wieder im Mumble. Ich bin ganz glücklich. Okay, dann machen wir einfach mal nochmal den Rundruf weiter mit den restlichen Themenbeauftragten. Da sage ich jetzt gleich nochmal dazu, dass wir ein paar Beauftragungen tatsächlich beendet haben jetzt. Dazu gehört Umwelt und freie Netze. Das hatte einfach damit zu tun, dass sich da einfach nichts mehr getan hat und wir gesagt haben, okay, dann hat das so auch keinen Wert mehr. Ansonsten, Michael habe ich nicht gesehen. Birgit, Leonie, also Landwirtschaft, Asylpolitik, Datenschutz sehe ich jetzt auch gerade niemanden. Queer nicht, Michael Kittlaus ist auch nicht da für Bildung, Forschung, Wissenschaft. Außen- und Sicherheitspolitik ist auch niemand da. Da nur nochmal den Hinweis darauf, bitteschön, dass ja die Planungen für die Piraten-Sicherheitskonferenz laufen. Die wird im Februar stattfinden. Wer sich da einbringen möchte, meldet sich bitte bei Alexander Kohler. Dann Drogen- und Suchtpolitik. Der Andreas ist jetzt auch nicht da. Wenn jemand gucken möchte, ob der oben bei seiner Teamsitzung ist, da kann ich jetzt gerade nicht. Okay, und dann habe ich übersehen, dass fürs Saarland noch was drinsteht, nämlich er tut heute Dinge und zurzeit ist nichts außer Standards aus dem Saarland zu berichten. So, Wolf, bist du denn wieder da? Anscheinend nicht. Gut. Ja, dann haben wir den Top 4, nämlich Input der Themenbeauftragten und Top 5 aktuelle politische Lage. Gibt es denn zu diesen beiden Tagesordnungspunkten von euch was? Frisch auf. Namen zusammen. Guten Abend, Andreas. Erzähl. Na, mir wurde verlangt. Habe ich das richtig gehört? Aber ja doch. Wir sind heute wahnsinnig schnell und schon bei den Themenbeauftragten fast durch. Ach du lieber Gott. Ja, schön. Ja, ich versuch's mal. Ich hatte gerade noch AG-Sitzung, hab noch AG-Sitzung, springe gleich wieder rüber. Handparade, habe ich schon drüber erzählt. Ich glaube ja, war gut. Muss noch ein bisschen was nacharbeiten, leider. Ist halt so. Stehen neue Termine an. 3.9. Kiel. Erste Hanfparade in Kiel. Bitte ich um Unterstützung. Wer Zeit hat und kann, bitte fahrt dahin. Ich finde das cool, dass die Piraten, der KV Kiel da eine Hanfparade aufzieht. Die erste in Kiel finde ich ein Knaller. Ansonsten sind wir auf der Suche nach jemandem, der Apps programmieren kann. All wir dieweil wir uns überlegt haben, die Arguliner eben nicht mehr auf Papier auszudrucken, sondern per App anzubieten. Ich glaube, das ist Piratik und ich kenne kaum einen Pirat, der einen Infostand betreibt, der sein Handy nicht mit hat. Fände ich eine geile Nummer. Habe aber bis jetzt noch keinen, der sowas programmiert. Vielleicht gibt's ja einen, der anwesend, der Lust und Zeit hat, sowas zu machen und mich anzusprechen. Ansonsten ja, bin ich halt im Moment auch ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen mit meinen Terminen etwas überfordert. Es sind so viele Sachen, die passieren jetzt im Herbst. Ich werde gar nicht an allem teilnehmen können. Ansonsten AG läuft, Arbeit läuft, Pressemitteilung läuft hervorragend. Ja, leider werde ich nicht am Bundesparteitag teilnehmen können. Das war's von meiner Seite aus, außer es hat noch jemand Fragen. Das ist traurig und schade, dass du am Bundesparteitag nicht sein kannst. Ja, hat ansonsten noch jemand Fragen an den Andreas? Dann danke ich euch und wünsche euch noch einen knackigen Abend. Ich rutsche wieder in die Sendung rüber. Jo, danke schön. Bis dann, tschüss. Tschö. Ja, und dann bitte ich mal gerade den Oliver ans Mikrofon. Zwecks Info zum Thema 1000 Stimmen gegen TTIP. Dankeschön. Ich wollte ein kurzes Update bringen. Ich denke, die meisten haben in der Zwischenzeit von der Aktion gehört. Wir haben unsere Schlussveranstaltung geringfügig überarbeitet. Wir wollten ja ursprünglich die 1000 Stimmen, die es wohl nicht werden, auf eine Wand packen. Und da hatte hier in Stuttgart jemand eine bessere Idee. Wir werden die aller Voraussicht nach auf eine LKW-Plane drucken lassen, weil man sowas scheinbar sehr günstig kriegen kann. Werden damit am 10. September unsere Finalaktion in Stuttgart zunächst mal machen, wobei die Plane auf den Boden kommen soll, damit die Leute sich ein bisschen wundern, wenn sie drüber stolpern. Nebst Stand dazu. Und wir wollen die dann natürlich am 17. auch auf die große Demo mitnehmen und an der Stelle würde ich gerne wieder mal die übrigen Piraten einladen, sich da dran zu hängen, wenn sie wollen. Ich denke, die Printvorlage werden wir wahrscheinlich rechtzeitig haben, so dass jeder, der möchte, das Ding dann auch rechtzeitig bekommen kann. Wir haben ein bisschen an unserer Kommunikation gefeilt gegenüber den Leuten, die wir auf den Ständen ansprechen. Wir versuchen in letzter Zeit denen zu erklären, dass wir ihre Stimmen und Meinungen sammeln, um sie auch für sie auf die Demo zu tragen, um ihnen dort Sichtbarkeit zu verschaffen. Das scheint mindestens teilweise ganz gut anzukommen. Auf jeden Fall hat sich bisher noch niemand drüber beschwert. Dann ist Steffi dran, Kampakt anzuhauen und im Moment sieht's so aus, als könnten wir eventuell auf die ttipdemo.de Webseite mit draufkommen mit der Aktion, was ich persönlich natürlich toll fände. Und was noch? Ja, wir hatten bis jetzt 3 von unseren 6 Infoveranstaltungen. Die bringen zwar wenig Rücklauf im Sinne der Kampagne an sich, bringen aber sehr, sehr viel Sichtbarkeit und das Publikum scheint das allgemein sehr gut aufzunehmen, dass wir was zu dem Thema machen. Deswegen auch in diesem Kontext nochmal der Aufruf an alle übrigen, hängt euch doch da dran, ihr seid herzlichst eingeladen, das einfach so zu nehmen, wie es da ist oder anzupassen, wie ihr möchtet. Wir haben noch Tonnen von Flyern. Ich glaube, viel günstiger kriegt ihr gegenwärtig die Sichtbarkeit nicht mehr. Danke, ich bin fertig. Ich danke dir sehr herzlich auch für die Idee und die Umsetzung. Ich finde das absolut super klasse. Hat denn sonst noch mal jemand Fragen an den Oliver? Okay, dann empfehle ich wärmstens allen Anwesenden, da mitzumachen, das zu verbreiten, unter die Leute zu bringen, scheut euch nicht, dann bei den Stuttgartern nach den Flyern zu fragen. Und wenn denen die Flyer ausgehen, gibt's die Dinger im P-Shop auch noch. Jo, gut. Tausend Dank, Oliver. Gut, Oliver, kannst du das dann bitte freundlicherweise einfach mal unter Informationen da so Zeile 192 kurz reinschreiben? Mache ich gerne, wenn du mir verrätst, wo ich das Pad finde. Aber ja. Dankeschön. Steht im Mumble-Chat. So, Wolf, bist du inzwischen da? Er ist immer noch AFK. Okay, Olaf, dann hast du unter aktuelle politische Lage was reingeschrieben. Ja, also das ist mein Link, den wir logischerweise auch in einem Pressespiegel aufnehmen, weil die Piraten erwähnt sind. Nichtsdestotrotz geht es hier nicht um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Piratenpartei Deutschland, sondern um ihr Standing oder die sogenannte Wahlanalyse der Plattform netzpolitik.org, die sich mal die Wahlprogramme und sonst nichts anderes, siehe Statement in Zeile 189, vorgenommen hat. Wenn ihr ein bisschen scrollt, und zwar nach unten, dann werdet ihr eine Übersichtsgrafik finden, der von netzpolitik.org herangezogenen Parteien, unter anderem fehlt die FDP, aber das haben sie auch begründet. Die CDU wird aufgeführt, die SPD, Bündnis 90 Die Grünen, die Linke und die Piratenpartei. Das ist ein netzpolitischer Vergleich der Wahlprogramme zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2016. Das Frappierende daran ist, dass unterteilt in Infrastruktur, Wirtschaft, Datenschutz, Staat, Polizei, Verfassungsschutz, Beteiligung, Transparenz, E-Government und Bildung die Piraten der Grafik zufolge ziemlich miserabel abschneiden, wenn man nach dem Wahlprogramm ginge. Das meiste, so jedenfalls sagt die Optik, findet man bei den Linken, Stichwort Netzpolitik. Das zweithäufigste ist dann aufgeführt bei Bündnis 90 Die Grünen. Nun, meine Frage an euch, wenn ihr das so seht oder vielleicht habt ihr das schon längst gesehen, kann das sein? Darf das sein? Müssen wir da nicht an uns arbeiten? Auch wir können natürlich auch unsere Grundsatzprogramme prinzipiell in die Wahlprogramme mit aufnehmen, damit solche netten Menschen wie die Journalisten von Netzpolitik.org dann auch sehen, dass wir Dinge nicht unbedingt doppelt machen möchten. Prinzipiell gesehen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich persönlich zu Netzpolitik.org auch so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis. Und ich habe auch das Gefühl, dass die in Bezug auf uns insgesamt ein bisschen schwierig sind. Ich weiß es nicht. Es könnte unter anderem auch daran liegen. Das ist ja kein neues Problem. Das Problem hatten wir zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. Das Problem hatten wir auch in Rheinland-Pfalz. Ich habe auch in meiner Wahlkampfanalyse explizit darauf hingewiesen, dass man gewisse Punkte, die für uns selbstverständlich sind, trotzdem ganz kurz im Wahlprogramm anspricht. Ich muss aber sagen, dass Netzpolitik.org uns ziemlich entgegengekommen ist. Als wir gesagt haben, als wir am ersten Tag gleich gesehen haben, da läuft was falsch, habe ich mich mit einem dieser Mitarbeiter von denen kurzgeschlossen und habe ihn zum Beispiel auf unsere Grundsatzprogramme hingewiesen in Rheinland-Pfalz, habe sie auf unser ganz normales Programm hingewiesen und es wurde nachgebessert. Das heißt, wir standen irgendwann in Rheinland-Pfalz dann doch wieder oben und auch in Baden-Württemberg wurden 2 oder 3 Punkte aus den anderen Programmen hochgeholt. Das bedeutet natürlich, man muss selbst aktiv werden, man muss sehen, wenn die was veröffentlichen. Die haben das also dann auch nachberichtigt. Aber es ist einfach so, dass diese ganzen Wahlprüfsteine werden aus dem Wahlprogramm genommen. Da müssen wir einfach mitarbeiten. Es nützt nichts, da auf andere zu sagen, die machen das nicht richtig oder haben was gegen uns. Hört sich blöd an, muss man es einfach doppelt schreiben. Ja, vielen Dank, dass du mir darauf so ausgiebig antwortest. Ich stimme dir zu, Inavigo. Ich glaube, wir müssen da irgendwie ein bisschen nachlegen. Ich weiß, dass sich vieles in Resolutionen, nenne ich es jetzt mal, findet und in Einzelstatements. Wir arbeiten ja auch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit immer wieder mit Statements von Mandatsträgern, die sich auch zurückverfolgen lassen zur Programmatik der Piratenpartei Deutschland. Nichtsdestotrotz fände ich es eigentlich sexy, wenn wir das auch verschriftlichen, sodass also ein Zentraldokument, nennen wir es Parteiprogramm oder Wahlprogramm oder was auch immer, da drüber steht, zum Beispiel Kompass, dass man das wirklich wiederfindet, weil es sich optisch einfach nicht gut macht, wenn wir da so blank dastehen, obgleich wir berechtigterweise mit der Fahne vorangehen und sagen, wir sind diejenigen, die aus der Netzgemeinde kommen, wir sind diejenigen, die die breite Bewegung in das politische Establishment hineinbringen und Netzpolitik, sprich Digitalpolitik, im Parlament popularisieren wollen. Darum sollten wir da irgendwas machen, dass wir demnächst nicht mehr so blank dastehen, aus meiner Sicht. Ja, tun sicherlich was, aber ganz ehrlich, ich hätte gut Lust, unsere Grundsatzprogramme in grundsätzliches Wahlprogramm umzubenennen. Weißt du, also manchmal stehe ich dann schon da und denke mir, warum muss sowas sein? Aber gut, ja, natürlich. Weitere Meldungen zum Thema? Du hast ja recht, Astrid. Noch was anderes, was ein bisschen nebensächlich zu diesem Thema. In Rheinland-Pfalz wird gerade, macht eine Organisation, die an uns Wahlprüfsteine gestellt hat, macht eine nachträgliche Analyse. Also schaut im Koalitionsvertrag, was wird umgesetzt. Interessant, es ging da um das Thema Bildung. Interessant ist, dass bei uns alle drei Parteien, die jetzt in der Regierung sind, also SPD, Grüne und die FDP, vor der Wahl, alles, was sie vor der Wahl in den Wahlprüfsteinen versprochen haben, nicht in den Koalitionsvertrag gebracht haben. Vielleicht wäre es auch mal eine Möglichkeit, um nachträglich dann klarzustellen, in dieses Wahlprogramm kann man eigentlich alles schreiben. Wenn das nicht umgesetzt wird, ist es das Papier nicht wert, auf das geschrieben wird. Und da müsste man vielleicht mal Netzpolitik.org darauf hinweisen, dass sie auch mal überprüfen, was für Parteien denn wirklich diese Sachen umsetzen, die sie großspurig ankündigen. Es wäre fast das Wertvollere, als irgendwelche Wahlprogramme zu analysieren und zu sagen, Ella Betsch, die haben doch nichts. Ja, sicher wäre es das. Das wäre auch das, was eigentlich wichtig wäre. Aber man wird einfach vor den Wahlen mit Wahlprüfsteinen vollgeschmissen, kann da eigentlich darauf antworten, was man will, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja, wie heißt man, vor den Wahlen erzähle ich dem Wähler alles. Jo, okay. Gibt's weitere Anmerkungen? Okay, Wolf ist zurück. Du, wolltest du ein bisschen was zu erzählen zur Gesundheitspolitik? Kann ich machen. Zurzeit das interessanteste Thema ist die Pränataldiagnostik, wo der gemeinsame Bundesausschuss am Donnerstag letzter Woche beschlossen hat, das Methodenbewertungsverfahren einzuleiten. Ist ein schwieriges Thema, weil die Selbstbestimmung der Frau natürlich sich stößt an ethisch-moralischen Bedenken, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, wenn die erste Behinderung sozusagen ausgerottet wird. Das ist eines der Themen. Das andere Thema, was von größerer Bedeutung für die Versicherung ist, ist die Änderungen, die man am Risikostrukturausgleich vornehmen will. Aber das sind alles Themen, die, glaube ich, nur Spezialisten wirklich diskutieren können. Es ist kaum vermittelbar in der Öffentlichkeit und ich glaube auch auf dem Bundesparteitag nicht vermittelbar. Deshalb habe ich auch im Redeslot nicht angemeldet. Okay, auf jeden Fall vielen Dank. Ich habe so ein, zwei Stichworte mitgeschrieben. Wenn du der Ansicht bist, dass es noch ein bisschen erweitert werden sollte, schreib ruhig noch ein bisschen was dazu. So, hat jemand Fragen an Wolf? Okay, ja Leute, dann würde ich jetzt einfach mal die Sitzung schließen mit einem, ja? Ah, Alexander, du bist da, erzähl. Sekunde, irgendwo habe ich jetzt Zeichen reingesetzt, keine Ahnung wo, okay. Ah, ich hab's. Gut, Abend, Entschuldigung, die etwas längere Abwesenheit, 2 Wochen hatte ich ja angekündigt, da war ich unterwegs unter anderem in Berlin, um dort zu helfen. Die Woche darauf war, glaube ich, ausgefallen, die Folge-F-Sitzung, und letzte Woche konnte ich nicht wegen der Haushaltsberatung. Da sind wir immer noch drin. Ich berichte erstmal aus Bremen. Bremen tut Dinge. Ich habe auch versucht, mit unserem Landesvorsitzenden zu telefonieren, habe aber noch keine Rückmeldung bekommen. Also ich weiß nicht, was da momentan ansteht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben eine Anfrage vom Kreisverband Pferden bekommen, wegen Unterstützung. Das war auch der Hintergrund, warum ich den Landesvorstand angerufen habe. Ich warte auf Rückmeldung. Aus Bremen kann ich leider nichts berichten. Bremerhaven, die Kollegen leisten momentan Unterstützungsarbeit für mich als Mandatsträger im Hinblick auf die Haushaltsberatung, die jetzt anstehen am 1.9. Der Bremerhavener Haushalt hat ein bisschen was von den 3 T's, Tarnen, Tricks und Täuschen. Es ist schon spannend, wo Gelder hin verschoben werden und wo nicht gespart werden soll, etc. Das Elend hat einen Namen. Ja, ich werde noch dazu berichten, wie die Haushaltsberatungen gelaufen sind. Wir haben als Piraten keine Anträge dazu gestellt, weil ich werde, was ich an Vorschlägen einbringe, in meiner Rede zum Haushalt einbringen und werde auch sagen, dass Sparen alleine den Haushalt nicht retten wird. Ansonsten sind wir dabei, in Bremerhaven immer noch Aufbauarbeit zu leisten, was Mitgliedergewinnung und Öffentlichkeitsarbeit betrifft, dass da noch mehr passieren muss. Wir werden oft angesprochen, wir werden als Piraten wieder vermehrt wahrgenommen, weil man gemerkt hat, die AfD ist keine Alternative. Wir werden oft darauf hingewiesen, wir müssten mehr machen, wir müssten mehr öffentlich auftreten etc. Ich sage, das ist gut gebrüllt, Löwe, wer macht das denn? Weil ich kann mir nichts erteilen. Das heißt, wir brauchen engagierte, motivierte Mitglieder, die auch mal zu irgendwelchen Veranstaltungen hingehen, sich als Piraten outen, auf die man sich auch verlassen kann, damit man auch mehr in der Öffentlichkeit machen kann an Veranstaltungen. Damit es, damit da mehr passiert. Momentan bin ich dabei, hier und da mal Kleber zu pflastern im Bremerhaven, da wo es gerade angebracht ist. Zum Beispiel vor einem Shop für Shisha-Zubehör habe ich dann gibt es handfrei geklebt. Dann an anderen Stellen, zum Beispiel vor den Seniorentreffs und ähnlichen Geschichten, klebe ich dann an die Laternenfeder ran Bürgerbeteiligung. Vor den Schulen klebe ich den Kleber. Wissen muss geteilt werden, oder ich habe es nicht auf dem Schirm, was da genau steht. Aber diese Kleber werden halt wahrgenommen. Was für uns Piraten auch gut ist, zumindest weil wir eben auch hier vertreten sind, man hat die Schulpatenschaften wieder aufgenommen, weil das ein bisschen eingeschlafen war. Und wir werden als Piraten auch gerne und regelmäßig eingeladen zu den Schulen, wo ich Pate bin. Also ich bin an 4 Schulen Pate geworden, bin auch schon eingeladen worden, durfte auch schon eine Begrüßungsrede halten für die Schüler, beziehungsweise eine Abschlussrede von dem Abschlussjahrgang. Das sind alles Sachen, mit denen man öffentlich wahrgenommen wird. Auch wenn die Zeitung immer noch krampfhaft versucht, uns totzuschweigen, ganz aus der öffentlichen Wahrnehmung raus bekommen sie uns nicht. Und deswegen arbeiten wir an der Öffentlichkeitsarbeit an immer noch anderen Strategien außerhalb der Printmedien. So, ich hoffe auch, dass ich die nächsten Sitzungen wieder regelmäßig teilnehmen kann. Nächsten Dienstag weiß ich noch nicht genau, weil das die Sitzung ist, glaube ich, vor der Stadtverordnetenversammlung wegen dem Haushalt. Ich bemühe mich aber trotzdem auf jeden Fall noch kurz dazu zu kommen. So viel dazu erstmal. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ja, gibt's Fragen? Okay. Ansonsten freue ich mich, wie noch immer ich sehe, am Wochenende auf dem Bundesparteitag in Wolfenbüttel. Richtig, mich zum Beispiel. Und damit bin ich jetzt bei dem kurzen Sermon, den ich noch ablassen wollte, weil das ist jetzt die letzte Team-Polgef-Sitzung dieser Legislaturperiode, in Anführungszeichen. Ich wollte euch allen ganz herzlich Dankeschön sagen fürs Mitarbeiten, fürs Dabeisein, Auch für die Geduld mit mir, wenn Dinge vielleicht mal nicht ganz so schnell gegangen sind, wie sie hätten gehen sollen. Wenn mir Sachen so ein bisschen unterm Tisch durchgerutscht sind und ich hier und da mal was vergessen habe. Ich bin unheimlich froh. Ich habe dieses Jahr mit euch wirklich sehr, sehr toll gefunden. Ich würde gerne nochmal ein Jahr mit euch machen. Das hängt jetzt aber nicht von mir ab. So oder so wird sich wahrscheinlich an diesen Team Polgef-Teamsitzungen nach dem Bundesparteitag so einiges ändern, je nachdem und all danach. Entweder ich bin wieder da, dann würde ich gerne einiges verändern, weil dieses ausschließliche Berichterstatten vielleicht auch nicht so der Burner ist. Oder ich bin eben nicht mehr im Bundesvorstand, dann werden andere Leute ihre Vorstellungen vermutlich entsprechend euch präsentieren und mit euch zusammen weitermachen. Für jetzt auf jeden Fall vielen aber herzlichen Dank. War toll mit euch. Gerne wieder. Danke dir auch, Astrid. Meine Unterstützung hast du auf jeden Fall. Dankeschön. So, ich mache jetzt die Aufnahme aus und wünsche vorher noch einen schönen Abend. Gleichfalls, danke. Danke. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.